der Krematorium Blues. Ich war unten in mein Beisel, wo mir jeder kennt. Die gleichen Leute waren da wie alle, und der gleiche Schmäh ist gerannt. Neben mir sitzt der alte Nowak und sauft sein Grill Bier. Er stirbt mir an mit rote Augen und sagt dann laut zu mir: Heute war ich im Krematorium, dort haben sie meine Frau verbrennt. Nix ist mir blieben als die Aschen und ihre falschen Zent. Sie hat am Leben eh keine Freude gehabt und auch vor dem Tod keinen Schiss. Sie hat nur Angst gehabt, dass man es eingrabt, da weiß nur ein Schein tot ist. Studieren wollt's ins Feuer, sie war immer so der Frauen. Es kommt ja nicht so teuer, und jetzt hat sie es alle weit warm. Du, ich spüre in mir ein Feuer, das brennt und brennt alles wie. Das lässt sich auch nicht löschen, mit der ganzen Fasselbier. Weit war ich im Krematorium, dort haben sie meine Frau verbrennt. Nix ist mir blieben, als die Aschen und ihre falschen Zent. Und er klappert in der Taschen mit ihren falschen Zent.